Der Deutsche Bundestag hatte zur Feierstunde zur Erinnerung an den Aufstand vor 56 Jahren den Theologen Richard Schröder geladen. Schröder, einst Mitglied der letzten und einzig frei gewählten Volkskammer der DDR, begann seinen Rückblick auf die Ereignisse um den 17. Juni herum mit einer persönlichen Anekdote. Mein Vater, dem ich in diesem Falle einen Hang zum schwarzen Humor zuschreiben muss, ging am 16. Juni zum Friseur und erklärte, morgen ist der 17. Juni, da wird bei uns gefeiert. Erstarrte Gesichter, ist der Apotheker lebensmüde, dann die Entwarnung, da habe ich nämlich Geburtstag. Wenn der 17. Juni in der DDR überhaupt erwähnt wurde, wurde er als faschistischer Putsch bezeichnet, angezettelt vom Westen, namentlich, wie es hieß, vom RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin. Richard Schröder beschrieb, wie stark der 17. Juni die DDR-Führung traumatisierte und die DDR-Bevölkerung einschüchterte. Rabiat ging die SED nach den vielen kleineren und größeren Erhebungen gegen Andersdenkende vor. Schröder machte deutlich, dass er aus heutiger Sicht die Reaktion unter zeitgenössischen Intellektuellen, die sich mit der SED solidarisierten und allenfalls im Stillen Unmut äußerten, als peinlich empfindet. Und er stellte die Frage, ob denn die Protestmärsche, Erhebungen und Demonstrationen eine Torheit waren, weil sie erfolglos blieben. Aber trotzdem nötigt es uns Bewunderung ab, dass der Wunsch nach Einigkeit und Recht und Freiheit damals so unerwartet mächtig wurde. Widerlegt wurde, dass den Deutschen der Untertanengeist angeboren sei. Der Fall der Mauer war eben nicht der Anfang, sondern der Abschluss einer Entwicklung, die viel früher begonnen hatte und nicht nur in Deutschland, sondern fast überall in Mittel- und Osteuropa sichtbar wurde, so Bundestagspräsident Norbert Lammert. Viele Menschen in Westdeutschland werden den 17. Juni allerdings vor allem als arbeitsfreien Tag in Erinnerung haben, als einen Ausflugtag bei häufig schönem Wetter. Und wenn wir ehrlich sind, war das Gedenken an den 17. Juni 1953 in der alten Bundesrepublik für viele eher ein Ritual. Und in der früheren DDR, wie die Bundeskanzlerin es einmal knapp formulierte, ein Untag, vermutlich bei jedem Wetter. Seit der Wiedervereinigung haben wir die Möglichkeit, ein gemeinsames Verständnis des 17. Juni als eines nationalen wie eines europäischen Gedenktags in Ost und West zu entwickeln. Um die europäische Dimension des Aufbegehrens gegen die kommunistischen Regime zu würdigen, enthüllte der Bundestagspräsident mit seinem polnischen Amtskollegen Sejm-Marschall Bronisław Komorowski und in Anwesenheit polnischer Parlamentarier eine Gedenktafel am Reichstagsgebäude. Die Tafel besteht aus Stücken der Mauer, über die Lech Wałęsa vor 29 Jahren am 14. August 1980 sprang, um die Streiks zu organisieren, die der Gründung der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność vorangingen. Zur Erinnerung an den Kampf der Solidarność für Freiheit und Demokratie und an den Beitrag Polens zur deutschen Wiedervereinigung und für ein politisch geeintes Europa, so lautet der Text der an dieser Mauer angebrachten Bronzetafel. Sie ist ein sichtbares Zeichen der Erinnerung an eine oft nicht einfache, nicht immer glückliche, aber jedenfalls gemeinsame Geschichte unserer beiden Länder, die in der Formulierung des unvergessenen großen polnischen Papstes Johannes Paul II. Der Wille Gottes zu Nachbarn gemacht hat. Norbert Lammert schlug einen Bogen zur Demokratiebewegung im Iran, wo heute begründete Zweifel am offiziellen Wahlergebnis die Menschen auf die Straße trieben. Ihnen gelte Solidarität und Sympathie.